Praxis und Philosophie mit Konstanze Kaiser und Britta Schulze. Ja, also wir haben heute das Thema Experimente des Leibes und wir haben uns so ein bisschen angeschlossen an eine Sache, die jetzt vor kurzem stattgefunden hat, und zwar war das die lange Nacht der Philosophie mit dem Thema Verwandlung und Transformation. Da hatten wir zwei Videos gezeigt über die Experimente des Leibes und ein freies Gespräch geführt. Und wir würden heute mit der Sendung gerne wieder daran teilnehmen. Ja, wir würden anknüpfen bzw. euch auch nochmal vorstellen, was in der langen Nacht der Philosophie so passiert ist. Und natürlich erweitert, weil Wiederholung im strengen Sinne gibt es ja nicht. Also Experimente des Leibes ist eigentlich eine thematische Grundlegung, die das, was Leben ist, uns am Leibe philosophisch-künstlerisch erfahren lässt. Also eine wissende Existenz. Näheres dazu werdet ihr in unseren freien Gesprächen heute und in den aufgezeichneten Gesprächen wiederfinden. Ja, aber bevor wir mit den aufgezeichneten Gesprächen weitermachen, dann kommt jetzt Amy Winehouse mit Rehab. They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab. das Thema. Mhm. Experimente des Leibes. Experimente des Leibes. Was ist denn das? Ja, wir können ja mal ein bisschen reden, ne? Also so, vielleicht komme ich dann drauf. Also ich sehe dich jetzt mal, fangen wir mal an, wie bei jeder Radiosendung, was mal keine Radiosendung ist, sondern ich sehe dich blau. Kannst du einfach machen, um zu erklären, dass es keine echte Sendung ist. Genau. Also ich sehe dich im blauen Hemd. Ah, ist das Elseblau? Genau. Also das Schöne, dass ich mir jetzt, also dir gegenüber sitze, sehe dich, du siehst mich und wir sind live. Also wir sehen uns jetzt. Kannst du mir jetzt erklären, in welcher Situation wir sind? Ich weiß es nicht. Kannst du anfangen, irgendwie mir nicht zu erzählen, wie ich sitze, sondern vielleicht Experimente des Leibes. Du stehst ja total auf Performance. Du hast es gerade auch vorgeführt, erstmal für die Zuschauer live. Wenn man so Performance machen will, wenn man sitzt, dann macht man so und erzählt immer, was man so tut. Ja? Genau. Und das ist Performance. Was ist es noch? So ein bisschen mehr als das, oder? Also ich denke, dass man in Bewegung geht, also in denkende Bewegung. Also dass Bewegung immer irgendwo ja auch, also du kannst denkend, bewegend dich formieren, du kannst dich auch körperlich denkend, bewegend formieren. Also das heißt, du kannst im Denkprozess dich bewegen oder du bewegst dich im Denkprozess. Das sind zwei verschiedene Sachen. Also ich kann auch ganz still sitzen. Ich sage immer einer Schläfhaltung, das war mal ein großer Regisseur. Und eigentlich nur so ganz still versuchen, meinen Denkprozess in Bewegung zu bringen. Und dann kann ich natürlich in der körperlichen Bewegung auch anders sprechen oder denken. Und das ist jetzt die Frage. Tut man, meinst du, würdest du anders reagieren, wenn du dich bewegst? Würdest du anders denken, wenn du dich bewegst? Ich glaube, also ich denke, man würde sich was unterscheiden. Also jetzt im Gegensatz zu unserer Radiosendung würde ich sagen, gut, da bin ich jetzt hier ein bisschen freier, ich könnte jetzt aufstehen und so, das verkneife ich mir doch wegen dem Mikro. Da macht es aber keinen großen Unterschied. Also ich finde es jetzt eher ein bisschen gekünstelt, wenn ich so aufstehe und mich performativ auf die andere Raumseite begebe, weil es halt per Video ist. Ja. Weil der Fokus da irgendwie jetzt, ich will da eigentlich erstmal so auf das Gespräch kommen, um dann darin sich vielleicht zu bewegen und dann aufzuspringen, weil es gerade so ist oder so. Andererseits, wenn man einen der, auch populärsten, umstrittensten, meinen Lieblingsphilosophen anschaut, Friedrich Nietzsche, also Lieblingsphilosoph im Sinne von, er begleitet mich die ganze Zeit meines philosophischen Denkens, ist Bewegung und die Art der Bewegung und die Körperlichkeit sowieso auch in der Ernährung und im Umgang mit sich und bei ihm vor allem auch mit seinen Schmerzen unheimlich wichtig für sein Denken. Also entweder er konnte unter bestimmten Bedingungen einfach gar nicht denken und beim Bangor eben sehr gut zum Beispiel. Mhm. Ja, da war die Bewegung sehr wichtig. Genau, also weil wir immer auch so im praktischen Denken so, also ich habe gestern gerade sehr lange Spaziergang gemacht und gemerkt, dass man durch das lange Reden, also immer so auch in diesem Rhythmus, ne, sich das zu bewegen, dass man sehr gut sprechen kann. Dass wir haben auf einmal ganz tolle Ideen entwickeln können über diesen Rhythmus des Laufens. Mhm. Ne? Mhm. Weil also der Körper, man sieht da ein bisschen Landschaft und das Laufen ist ja irgendwie immer ähnlich, also man muss sich gar nicht so konzentrieren. Und ich glaube, Marx hat das auch mal gesagt, ne? Dass er ist immer ganz viel rausgegangen und hat, während er draußen spazieren gegangen ist, also auch mit Engels und so weiter, Gedanken entwickeln können. Und ich musste das gestern auch wieder feststellen. Ne? Also es war eine gewisse Ablenkung da, durch den Landes kam irgendjemand entgegen. Aber du bist wirklich im Faden des Laufens, auch im Faden des Denkens gewesen. Und ich bin wirklich, deswegen hatte ich das vorhin so gesagt, kann man, wenn man so ganz steif sitzen würde, würde man einen ähnlichen Gedankengang haben, als wenn man wirklich laufen würde, zum Beispiel. Also, Foucault schwört ja auf Selbsttechnologien, also lehrendes Denken. Also da gibt es einfach, glaube ich, verschiedene Typen auch. Also, ich kann zum Beispiel gut sitzen, aber das hört sich jetzt bei dir irgendwie so schräg an oder so unnatürlich oder was das auch immer sein soll, so steif zu sitzen und zu denken. Also so ist es ja nicht. Man sitzt vielleicht, ja. Man sitzt vielleicht und denkt, das kann schon sein, aber ich brauche auch frische Luft und deswegen gehe ich meinetwegen zwischen Fahrrad fahren oder die frische Luft, das ist vor allem auch beim Spazierengehen, glaube ich, der Sauerstoff und so, den man da sich Ja, die frische Luft, glaube ich, die macht viel aus. Und ich bin also der Sprinter-Typ, überhaupt auch so in Sportarten. Also lieber so schubartig viel und dann schubartig viel denken. Ah, das ist Ausdauer. Ja, ja, ja. Das ist auch eine Ausdauer, aber anders. Das ist ja wirklich total spannend. Also, weil du sagst, du bist so ein Sprinter-Typ, ne? Also der Sprinter-Typ, der also so kurze Strecken sehr intensiv, sehr schnell rennt, ne? Ja. Und dann gibt es ja diesen Ausdauertypen, vielleicht bin ich das, glaube ich, eher so, also sich erstmal in diesen Rhythmus des Laufens hineinbegeben und dann automatisch immer mehr in diesen Rhythmus was zu entwickeln. Und das kann ziemlich lange dauern, das muss gar nicht so schnell aufhören. Und es ist interessant, dass es ja eine Art von Körpersprache auch, ne? Oder man ist ein Typ, also so wie man beim Zeichnen eher der zeichnerische Typ ist oder der malerische, ne? Da gibt es auch verschiedene Formen, weil auch der Körper schon vielleicht eine Begrenzung hat. Also man hat eine Vorliebe für irgendwas, ne? Sich in Bewegung zu setzen. Fähigkeiten vielleicht. Ich glaube, jeder muss das für sich rausfinden, was es bei ihm ist. So. Und nicht verzweifeln, wenn er keine Langstrecken kann. Und dann soll es mal mit Sprint probieren. Ja, also ich meine, diese Störungsfaktoren, das eigene Begrenzung. Ja, wer kann schon alles. Aber mit Grenzen umgehen, ja, das ist ja gerade mein Thema, Experimente des Leibes, ja, genau. Also im Großen, aber Askese, ja, also Askese im Sinne von Einübungen, und wir sprechen eben von Übungen, ja, denken, einüben, was ist gut für mich, wenn sich der Schritt beim Spaziergang wiederholt und so weiter, wenn man eigentlich in so einen Flow kommt, ja, auch des Denkens und der Bewegung, dann ist es ja im Prinzip, wenn man das dann bewusst irgendwann wiederholt, man geht zum Beispiel, weil man weiß, dass man dann gut denkt und weiter seine Arbeit entwickelt mit dem Partner oder mit jemandem anders vielleicht, dann macht man das immer wieder, weil man das positiv erfahren hat und dann ist es eine Askeseübung, also eine Einübung, nicht Entsagung. Ja, genau, die wollte ich eigentlich finden. Ja, also genau. Einübung des Leibes, ne? Genau, das ist ja so ein bisschen dein Thema. Ja. Und also dieser Wechselprozess, den man hat, ne? Also eigentlich dieser Denkprozess, der ja eigentlich auch ein bewegter Prozess ist, ne? Also ist ja kein statischer, sondern also man kann sich ja einen vorgefertigten Text nehmen, aber eigentlich ist Denkprozess, ist ja schon in der Sprache drin, ist ein Prozess, also ist eine Bewegung, ne, des Denkens. Und wenn du jetzt eine Einübung des Leibes machst, das ist ja wie so ein Ritual, was du durchführst, damit du sozusagen in diesen Denkprozess reinkommst. Ne? Also du sagst, Nietzsche ist gerne rausgegangen, hat ja auch mal seine Schmerzen gehabt, also die er überwinden musste und hat das auch mit Spaziergängen, glaube ich, ganz gut versucht hinzukriegen. Ne? Also so, soweit ich das gelesen hatte. Dieses etwas, ja. Und jetzt ist es also die Einübung in den Leib. Da waren wir schon mal gewesen bei diesem Thema. Würdest du sagen, dass es sozusagen für viele Menschen eine gleiche Einübung des Leibes geben könnte, um dann gleiche Gedanken zu entwickeln? Also ich denk so an, weiß ich nicht, an Autokratien. Ich glaube nicht. Also ich glaube, das sind halt so ideologisch fundierte Einübungen, die dann zu einem bestimmten, zu einem Ideal, das gesellschaftlich verfolgt wird oder was parteipolitisch verfolgt wird, eingeübt wird. Wir üben mal ein, worum es geht hier im Staat. Ja, so. Aber nein, was Foucault meint, ist Selbsttechniken, und zwar wirklich in dem Sinne, dass man experimentiert mit sich. Also selbst wenn es was Verrücktes ist, was noch keiner gemacht hat, man kommt zufällig drauf beim Spielen oder so, ja, kommt man drauf, dass das irgendwie beglückend ist und den Geist frei macht. Ja, okay. Mach ich wieder. So. Ah, okay, das ist total. Aha, also er hat für sich was entdeckt, womit er dann sozusagen wieder weitermacht. Ja? Also er hat eine Möglichkeit. Ja, also er sagt es für die Menschen. Er sagt schon, das ist allgemeingültig, aber jeweils für den Einzelnen. Allgemeingültig nicht in dem Sinne von einem Lehrer, also mach das. Mhm. Und dann, wenn es alle machen, können sie gleich denken oder so, sondern wir werden alleine gelassen von ihm, wenn er sagt, experimentier, geh ins Offene, trau dich, probier deinen Körper aus, mach extreme Sachen für dich, die vielleicht für andere gar nicht extrem sind, aber für dich. Okay. Und du findest raus, wie du bist. Also auch über die Grenzen zu gehen, schmerzhaft über die Grenzen zu gehen? Je nach eigenen Schmerzen, ja, sicher. Naja, dann gibt es ja, also es wird ja gerade sehr viel ausprobiert, ne? Also wo sind die Grenzen des Körpers? Also ich denke, ich weiß nicht, ich muss da so dran denken, dass in Österreich gibt es so einen großen Berg, ne? Und da springen die Leute runter und ziehen so einen kurzen Moment den Fallschirm und wollen so im freien Fall, was sie dabei fühlen und denken. Ne? Also so, Die sind leider nicht abgesichert. Die fallen leider auch manchmal runter und da geht der Fall schon nicht auf. Und das kann passieren und das passiert sehr regelmäßig. Und dann gibt es da also eine Gaststätte, wo da die ganzen Leute sind, die es nicht geschafft haben. Ah ja, Das ist so eine Grenzsache. Ne? Also die sind in so einem ganz heftigen Moment, um was für sich zu entdecken, weil sie sich vielleicht auf irgendeine andere Sache irgendwo nicht mehr spüren. Ja. Und dann sind sie eben vielleicht weg oder sie sind irgendwie nicht mehr weg. Ne? Also so, das nehmen sie in Kauf. Was meinst du, was sie denken, das Schicksal soll entscheiden? Nee, ich glaube, die sind so angetickert, dass es so cool ist, so runterzufliegen. Also so dieses Gefühl zu haben. Mit der Angst, oder nicht mit der Angst, sondern mit der Lust. Mit der Lust, auch sterben zu können. Ja, ne, ja, aber Schmerzlust. Also, okay, das wäre, glaube ich, meine Grenze. Lust, ich glaube, zu sterben, das gibt es ja. Ja, ganz sicher. Und das aber nicht irgendwie so ein Krankenhaus, sondern, ja, ungewollt, sondern vom Berg und jetzt oder nie. Und wenn du Leben mich jetzt lässt, dann lässt du mich auch. Ja, zu viel zu grenzen. Ne? Also was, also ist die freie Entscheidung sozusagen in die Begrenzung zu gehen oder nicht in die Begrenzung zu gehen, um eine eigene Entwicklung, also eine eigene Erfahrung für sich zu haben. Ne? Mhm. Ist irgendwie, kann man nur immer selbst aus der Ich-Bezogenheit sagen, ich könnte es nicht. Mhm. Nein, ich auch aber nicht. Also das war jetzt ein Beispiel, wo du dir das ja sehr bewusst machen, jedenfalls in der Vorbereitung bewusst. Mhm. Aber ich meine, viele Menschen geraten auch in solche Situationen einfach, weil es ihnen widerfährt, im Leben, dass jemand stirbt oder dass sie selber fast sterben oder so, ungewollt erstmal. Und das zu erfahren, setzt ja auch neue Grenzen frei. Mhm. Mhm. Das hatten wir aber schon mal in einer Radiosendung dran gehabt. Ne? Also, wir wissen ja nicht, weil dieser Erfahrungswert ist ja dann unterbrochen. Also es gibt ja keine Mitteilung über diesen Erfahrungswert. Also wenn derjenige gestorben ist. Also es gibt ja auch Möglichkeiten, wo sie wieder zurückgeholt werden. Ne? Das ist auch nicht tot. Ja, aber das ist auch gar nicht. Ich meine, die lebendig bleiben und die Erfahrung mit dem Tod, meint wir gemacht haben. Oder nicht mal unbedingt gleich mit dem Tod, muss nicht gleich sein, sondern wirklich was sie sich vorher nie hätten vorstellen. Sie sind vergewaltigt worden oder sie haben in sich irgendwie Pädophilie entdeckt und sind erschrocken über ihre eigene Körperlichkeit, ihre eigenen Grenzen, ihre eigenen Grenzsetzungen, die sie haben müssen. Also ich habe mir jetzt, es gibt auf MDR einen Podcast, MDR Kultur, und zwar Tabubruch. Und da gibt es so 6 Interviews mit einer ziemlich kompetenten Journalistin und die spricht mit einem Pädophilen zum Beispiel, deswegen fällt mir das gerade ein. Ja, und die fragt den halt ganz, eigentlich nicht groß moralisch, sondern einfach, was geht vor, was ist passiert und so weiter. Und das gibt es halt auch halt mit anderen Extremen, zum Beispiel Erfahrungen in der Armee und so, ja, die manchmal vergisst, also Männer. Also Grenzsituationen, wo jeder sagt, stopp. So, ja. Also über Pädophilie brauchen wir nicht reden. Alle, die sie befragt hat, das Wort nur ausgesprochen hat, haben gesagt, Vergewaltiger, Kinderficker, was weiß ich, weißt du, sofort. Und das haben die natürlich versucht, ein bisschen zu relativieren so, und Antike. Ja. Aber Tabus, mit Tabus brechen, ist auch ein Experiment des Leibes und es muss nicht tot sein unbedingt. Das ist ja ein ziemlich heißes Thema, gleich am Anfang. Also, wir waren schon bei den Grenzen und wie gesagt, also ich komme jetzt mal wieder zurück auf diesen Felsen, weil da kann ich jetzt irgendwie, oder wie du findest, kann ich mich jetzt schwer reinlegen. Aber so, ne? Du kannst es nicht mal aussprechen. Pädophilie. Ja. Okay. Gut, okay. Also wenn ich jetzt sozusagen, das ist schwer nachzuvollziehen, was sozusagen in demjenigen vorgeht, weil man es ja eben nicht selbst macht. Ne? Also ich könnte es nicht, ich könnte jetzt nicht den Felsen sozusagen runterspringen, weil ich würde mir Verschiss in die Hosen machen oder so. Ne? Also es ist nicht mein Ding. Also meine Grenzerfahrung ist es nicht. Also muss man immer über Grenzen gehen, um in extreme Formen des Denkens zu kommen? Ja, nein, muss man nicht. Ich denke nämlich auch. Also der Denkprozess ist extreme. Naja, extrem heißt außerhalb der Grenze. Also extrem heißt raustreten aus dem Normalen. Also insofern ja, muss man. Das ist interessant, weil ich würde eher so sagen, also extrem ist für dich austreten aus der Grenze? Naja, Grenzbereich bis austreten. Ja, also so Grenzbereich würde ich sagen. Also so extrem wäre für mich so der an der Grenze dran. Schon, wäre schon extrem. Ja, ja. So, also es ist nicht so in diesem mittleren Bereich, sondern ist schon an der Grenze dran, aber wäre noch nicht unbedingt das heraustreten. Ex heißt aus, raus. Insofern raus aus dem normalen Bereich auf jeden Fall. Und damit ist ja auch schon die Grenze des normalen Bereiches gebrochen. Also das kann dich kaum noch jemand verstehen, so direkt. Mhm. Mit dem, was du tust, kannst du nicht eins zu eins erklären, jeder kann es nachvollziehen, als erleben. Mhm. Oder so. I'm Sie haben es längst erkannt. Phil Collins und der wunderbare Song In the Air Tonight. Dieses ist ein Song, ein Lied, das sich in mehr als Wort und Begriff gründet. Wenn unsere Texte, unsere Schriften sich in diesen Klängen, in diesen Urklängen der Existenz gründen, würde ich sagen, haben wir mit dem Leib, deswegen Experimente des Leibes, verstanden. Und zwar mehr als unsere Rationalität. Ganz kurz dazu, Experimente des Leibes bedeutet eben nicht Körperlichkeit, sondern Leiblichkeit, weil der Leib eine große Vernunft bedeutet. Eine große Vernunft, die sich im vollzughaften Bewegungsablauf, im Spiel, im Experiment der menschlichen Existenz immer wieder neu gründet. Ja, wir würden jetzt aber trotzdem ganz gern noch mit dem Gesprächsteil 2 fortführen. Da haben wir das also mit dem Leib noch ein bisschen weiter ausgeführt. Ich hatte am Anfang so eine Idee, also es hatte einen Grund, warum ich das mit diesem steifen Haltung also sagte, also wenn man jetzt so ganz so und immer so, also zum Beispiel beim Marschieren, ne, also wenn du so ganz steif da stehst und die sollen ja das, also die Soldaten sollen ja das Denken abschalten, ne? Also sie sollen ja nur Befehle ja, entgegennehmen, ja, so, ne? Genau, ja. Und nur das tun, was sie sollen. Naja, sie sollen sich konzentrieren auf ihre Aufgabe. So, und das ist jetzt die Frage, ist es möglich, dass man ohne die körperliche Grenzerfahrung in einen bewegten Denkprozess kommen kann. Also Bewegung nur durch Denken. Jetzt nicht durch Körperlichkeit, sondern nur durch Denken. Stimmt. Also Stefan Zweig hat das mal in einer Schachnovelle geschrieben. Er ist ja eigentlich im Zimmer eingesperrt, der Protagonist, und er hat nichts anderes als dieses Schachbüchlein. Und er ist im sehr bewegten Prozess die ganze Zeit. Also er lernt mehr, als da drin steht. Ja, aber er kriegt Außenanregungen, also er kriegt durch das Buch Außenanregungen. Ist ganz ohne Außenanregungen. Ganz ohne Außenanregungen. Hast du mal schon mal von den Leuten gehört, die so in weißen Räumen sitzen und meditieren und nur in weißen Wände sind? Kannst du aus dir selbst in Denkprozess sozusagen in Gang bringen? Ja, ein gutes Experiment. Ja, ein gutes Experiment. Ich meine jetzt gerade das Caspar Hauser-Experiment, da hat es irgendwie nicht so richtig geklappt. Also das ja, aber es ist, ich weiß nicht, ob das überhaupt noch geht, wenn man jetzt zum Beispiel in unserem Alter ist, ja, ob das dann überhaupt noch geht, weil man ja schon so viel Input hatte, man kann sich ja erinnern und man kann ja hoffen. Das meine ich. Ja. Natürlich, es geht. Ja. Das geht. Also ich meine, es ist die Frage, wie lange, ne? Also ist das so wieder die Frage der Grenze? Also wie lange würdest du in so einem, was weiß ich, so weisen Raum sitzen und denken können, na klar, du brauchst irgendwo was zu essen, was zu trinken. Der Leib also gibt auch schon Grenzen vor. Und, aber wie lange kann man meditieren, ohne, sagen wir mal, ohne verrückt zu werden? Ja? Caspar Hauser hatte eine Verrücktheit, als er rausgetreten ist aus dem dunklen Raum. Und was ist dann sozusagen, was ist Verrücktheit, die Grenze zu dem sogenannten Normalen? Und zu dem, wo man sagt, es ist aufgrund des langen Denkens, er ist verrückt geworden. Kann das lange Fantasieren sein? Also Fantasieren ist ja also in meiner Sprache auch Begrifflichkeit, auch Denken auf jeden Fall, oder körperliches Denken. Und verrückt ist es in dem Moment, wo es, ich weiß nicht, es gibt vielleicht zwei Momente, wo es keiner mehr nachvollziehen kann, da kommt man aber schnell rein, also auch so ohne da im weißen Raum zu sitzen. Oder aber wo man dann tatsächlich, wird man wieder in die Gemeinschaft gegeben, wenn man dann gar nicht mehr will oder wenn man gar nicht mehr einen Anschluss findet. Ja? Also auch nicht mehr sich so wenigstens kompatibel verhalten kann, dann ist man, glaube ich, in seiner Welt gelandet und will dort bleiben oder muss, kann nicht mehr, weiß ich nicht. Bei Hölderlin gibt es ja das Problem, es gibt ja auch die Ansicht, dass er vielleicht in seinem Tübinger Turm seine Ruhe hatte, einfach zu denken. Also es ist schwer zu sagen. Die Ablenkung des Alltags. Ne? Also die Ablenkung des Alltags ist in der immer, kennen wir aus der Kunst gut, kennen wir aus der Philosophie gut. Man muss sozusagen den Alltag meistern, man muss Geld verdienen, man muss Dinge tun, die man vielleicht sonst gar nicht tun würde, wenn man zum Beispiel in so einem Turm sitzen würde und nachdenken könnte. Wie weit meinst du, dass dieser Alltag eine gute Störung ist, also gute Störung meine ich jetzt eine gute Störung, zum den Denkprozess Pausen zu setzen Oder würde, wenn der Alltag jetzt nicht da wäre, der Denkprozess einfach in seinen Fluss kommen, du wärst nicht gestört und so weiter und so weiter. Ist der Alltag eine Form, den Denkprozess zu unterbrechen? Ich glaube, das ist kein Entweder-Oder, ist egal, wie man, wo der Fokus bei einem selber liegt. Also ob man immer denkt, ach, blöder Alltag, ich will lieber meine Zeit für mich haben und denken oder so. Oder andersrum, dass man sagt, warum muss ich jetzt was denken, jetzt lass uns doch mal ein bisschen hier und mal eine Kaffeerunde machen oder so, oder in die Schule gehen oder was weiß ich. Und ich glaube, dass jeder für sich das Maß finden muss. Ich glaube, dass beides notwendig ist. Also es ist unglaublich verfänglich, wenn Menschen nicht mehr denken, ja? Und nur noch darin, in diesem Alltäglichen sich bewegen. Ja? Das ist einfach, ist keine Demokratie möglich. Weil Demokratie bedeutet offen sein, ja? Und offen argumentieren. Und andersrum, ganz kurz, denn, und andersrum wird derjenige, der, wir sind nun mal, es scheint was dran zu sein, irgendwie soziale Wesen, ja? Man wird, Einsamkeit kann wehtun. Sehr. Ach, wirklich. Ja. Okay, ich gebe dir gleich mit dem wunderbaren Klischee um. Einsamkeit kann wehtun. Ja, ich bin ja der festen Überzeugung, dass wir soziale Wesen sind und dass wir über das soziale Sein erstmal überhaupt Menschen geworden sind. Ne? Alles klar, passt doch zu mir. Und ich denke einfach, gerade, dass wir uns gegenüber sitzen, ne? Das ist ja was ganz anderes, als wenn wir jetzt über die Kamera nur sprechen würden. Also wir sind so dicht jetzt, wir sind so nah. Wir sind gleich. Wir müssen jetzt aufpassen, dass du mich jetzt nicht boxst oder so. Ne? Also ich muss ja schon ein bisschen... Ich habe schon soziales Verhalten, hat man mir antrainiert. Hat man die antrainiert ja auch, ja. So. Und also jetzt muss ich ja so ein bisschen... Also man ist anders, wenn man einem ganz nah ist. Ne? Also weil du bist einfach körperlich da und du bist präsent in deinem Körper. Und du bist da auch in deinem Geist, aber wenn man jetzt zum Beispiel ein Video zwischenschalten würde, dann ist immer was dazwischen. Also der kann einem nie gefährlich werden, der Typ da oder die Frau, ne? Weil der ist ja da hinten, ganz weit weg. So, und jetzt ist die Frage, du spürst es ja nicht, diese Gefährlichkeit, du bist ja irgendwo zu Hause und du kannst auch noch nicht mal, du kannst gut aufdrücken. Empfang ist schlecht, der Empfang ist weg. Kamera raus, Technik Mist und so, aber es ist trotzdem eine riesen Distanz und mit dieser riesen Distanz bist du schon auf Nummer sicher. Also das ist, das kann ich jetzt nicht sagen. Also ich muss es auch aushalten. Ach, das ist keine Angst von mir. Ich habe eigentlich keine Angst vor dir. Nee. Boah, ich schaffe es noch. Das ist körperlich. Okay, so. Ja, und okay. Jetzt stell dir mal vor, wir würden uns jetzt so, wäre das Gleiche, wenn wir jetzt wirklich im Video... Könnten wir sowas entwickeln? Wahrscheinlich nicht, ne? Es wäre anders. Also es ist eine ganz andere. Ich habe das letztens, eine positive Erfahrung damit gemacht. Also ich mache ja irgendwie virtuelle Lehre für private Hochschulen wirklich regelmäßig. Da ist mir das immer sehr distanziert. Also ich sehe nicht, wie die Studenten, wie die sich fühlen, sehe ich nicht. Ja? Dann haben die halt kurz Standby und dann sind die weg und ich kann ja nicht die ganze Zeit nur schimpfen und sagen, anmachen. Ja? So, ich irgendwie auch denken, ein bisschen, ja? Ein bisschen zu meinem Recht kommen. Okay. Nein, und aber, das ist eher so gut. Ne? Das kriegt man auch hin, es kommt auch immer darauf an, wie die anderen sich geben. Aber wir hatten jetzt den Gesprächskreis, einen ziemlich vertrauten, den wir noch nie, also wir haben uns immer getroffen, wenn es stattgefunden hat. Wir hatten das erste Mal, das ist jetzt online, weil der Gastgeber sich grippal fühlte. Grippal. Und da haben wir gesagt, gut, dann online, wir versuchen es. Und es war eine völlig andere Stimmung, also es war auch irgendwie sehr diszipliniert. Also der gesprochen hat, war laut, groß auf dem Bild, das ist ja und die anderen haben es rausgenommen, ja. Aber alle haben mitgedacht. Mhm. So, ja? Und haben so genauso agiert eigentlich. Ja? Ich muss mich mal hinstellen. Und das war schön. Diese Zwischenformen. Genau, ich merke, also ich musste jetzt einen Text vorbereiten, es ging um Performance und Philosophie und es ging um Interview und da habe ich dann gemerkt, dass diese Zwischenformen, die man beim Sprechen hat, also mit diesen Zwischengesten, ne, so ja. Diese, also sagen wir mal Zwischenworte, die kannst du ja alles beim Vortextlichen nicht mit reinnehmen. Ne? Und dann merke ich auf einmal, es ist wirklich eine andere Übersetzung. Und die Zwischenformen hast du mir jetzt gerade erklärt bei dieser Videositzung, ja. Ne? Also wie sie sich alle diszipliniert rein oder raus. Ich musste bei der Zoom-Sitzung musste ja auch mal stumm schalten. Ja. Und das hat, fand ich, auch manchmal einen Vorteil. Aber es funktioniert nur, habe ich bei Zoom-Sitzung mitgekriegt, wenn alle wirklich online per Zoom-Sitzung dabei sind. Ich habe das mal festgestellt bei einer Sitzung, also wo 5 Leute in einem Raum waren an einem Rechner, die haben sich auf einmal alleine unterhalten, ohne dass sie es gemerkt haben. Ja, ja. Und die anderen, die 3, die videomäßig zugeschaltet waren, konnten machen, was sie wollten. Sie waren eigentlich nicht drin. Sie haben die Situation nicht mehr begreifen können. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie haben die Situation nicht mehr begriffen, weil sie hatten diese Zwischengesten nicht, die wir jetzt haben. So, ne? Also wo ich sage, danke für den Weinbau. Und ja, und ich glaube, das ist auch diese Nuance beim Sprechen. Ne? Man kann zum Beispiel beim Sprechen einen Satz anfangen und auch gar nicht zu Ende führen und auf einmal mit einem neuen Satz anfangen, was du rein im Text, du wirst sagen, was ist das für ein schlechter Text? Ja, das geht nicht. Das geht nicht. Und du kannst es auch nicht vom Computer, es gibt doch manchmal so eine versprachliche Textform. Nein, die machen ja sowieso alles falsch. Also ich meine, die sagen immer andere Worte. Das ist ein toller Poetry Slam Text, habe ich mir mal so überlegt. Also ich habe schon mal probiert und es ging überhaupt nicht. Ne? Das ist sehr witzig, eine neue Gedichtform. Aber Transcription-Programm. So gut ist dieses. Das wünsche ich mir. wird, glaube ich, noch eine Weile brauchen. Gibt's schon, aber teuer. Also aber es muss ja mit dem Inhalt dann gedacht sein. Also sagen wir 99% hauen hin. Okay, also die haben sozusagen diese Zwischenform schon mit drin. Mhm. Also die wir ja jetzt eigentlich sozusagen, wenn wir uns jetzt dicht unterhalten, kommt was ganz an, ein ganzes Spirit zustande. Ja, also wenn ich jetzt sozusagen, ich könnte mich mit videomäßig nicht so mit dir auseinandersetzen. Könnte ich auch, aber es ist eine andere Form, des Übersetzung. Ja. Genau. Man kann aber auch sehr konzentriert, und das Wichtige ist wirklich, dass alle, die dabei sind, konzentriert sind. Mhm. Dabei sind, dass du merkst, okay. Du merkst, dass alle dabei sind, selbst wenn sie sich ausgeschaltet haben. Oder so. Aber ist die Anstrengung nicht stärker oder anders? Also ich merke es immer, das hat mich wahnsinnig angestrengt irgendwo auch. Ist das anstrengend? Ich finde es auch fast anstrengender, weil man sich halt nicht sieht. Weil du dich kannst nicht spüren. Ich kann mich jetzt mal hier so rumdrehen. Ja. Ich merke ja trotzdem, dass du da bist. Ja? Und ich kann mich mal auch mal so unterhalten. Das könnte ich jetzt bei einem Video nicht, könnte ich überhaupt nicht. Ja, oder ich mache ja mit meinem Körper, mache ich ja Gesten. Ne? Also wenn ich so mit dir rede, ist es was anderes, als wenn ich mit... Ja, erzähl mal. Du weißt noch nicht, was du erzählst gerade. Ne? Also, es ist eine Ausruffunktion und der andere reagiert auf diese Gestiken auch, ohne dass er das merkt. Weil ich glaube, auch beim Online-Dings. Also, aber es sei auf keinen Fall in Frage gestellt, dass dieses Live, wirklich leiblich Anwesende, eine Unmittelbarkeit bringt, die nicht zu ersetzen ist. Ja? Also wir haben jetzt eine Unmittelbarkeit, die per Streaming oder per Zoom-Konferenz, die kann es so nicht geben, einfach. Ja? Also es kann spannende Situationen geben, es kann auch, ich kann auch merken, dass der andere präsent ist die ganze Zeit, aber dieses Körperliche und dieses, man fühlt den Raum, man riecht den Raum, man teilt über mehrere Sinne als über den Sehsinn den Raum. Ja? Okay, ja, ein bisschen mehr ist es ja auch bei der Videokonferenz. Also oder ist es mehr? Der Sehsinn ist auf jeden Fall das, worauf wir uns zentrieren. Ja, genau. Also da komme ich auf die Idee, vielleicht ist es sogar noch mehr als der Sehsinn oder das Hören und das Sprechen. Vielleicht ist es so eine instinktive Sache, die wir noch gar nicht so genau erklären können, die du zwar in einem Denkprozess wie beim Versprachlichen eines Interviews, ist ja schon eine Abstraktion. Also du versprachlichst ein Interview, das heißt, du machst Text raus, dann ist es eine Zusammenfassung und du versuchst den Inhalt über Worte und Text zusammenzukriegen. Und wenn ich jetzt aber dir gegenüber sitze, dann kriege ich eben nicht nur den Text, gedachten Text mit, sondern ich kriege das, was du, den Denkprozess, wie der reingeht, also wie du auch selbst in diesem Denkprozess. Ja, wir machen hier mal kurz Halt bei unserem zweiten Gespräch im Atelier und wir würden dann ganz gerne auch selbst richtig ganz live ins freie Gespräch hier im Studio kommen. Wir schalten aber nochmal eine Musik dazwischen mit Nina Simone und Feeling Good. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. Fly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. The freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new Das war Nina Simone. Wir sind jetzt hier ganz live. Also das hatten wir in unserem Gespräch im Atelier ein bisschen erörtert. Was ist live, was ist direkt? Also der Unterschied zwischen Video, Chat und live gegenüber sitzen. Aber wir hatten das ja auch nur aufgezeichnet. Also ganz live ist es nicht. Jetzt stehen wir uns ganz live gegenüber, ganz körperlich hier. Konstanze an Mikro 2, ich am Mikro 1. Es ist gar nicht viel Platz dazwischen. Ja, diese Direktheit des Körpers. Ja, und liebe Britta, liebe Britta, und so ganz, ganz, ganz live ist es auch noch nicht, weil die Zuhörer sind nicht live bei uns. Das Zwischengeschaltete, ja. Immer das noch ist, zwischen, ja. Ja. Also was ist wirklich direkt live, live? Also das ist ganz interessant, gerade jetzt so in unserer Lebensunmittelbarkeit, sage ich mal, die wir so alle durchleben. Jeder vielleicht viel mehr für sich als gewohnt. Ja, das ist eine Frage, der wir bestimmt auch später nochmal nachgehen werden. Genau, dieses Zwischenschalten, dieses eigentlich, du hattest das in dem einen Teil schon erzählt, also also du siehst ja sozusagen, wenn du mit deinen Zoom-Leuten zoomst, du siehst die Direktheit nicht, ne? Du siehst weiter vor wann? Ja, also dass du nicht, also wenn man jemanden in einer Zoom-Sitzung zum Beispiel überhaupt sieht. Überhaupt so in einer Zoom-Sitzung. Ja, allgemein. Ja, okay. Also dass du natürlich dann, du siehst ja eigentlich, klar, du hast das den Bildschirm und wenn er was spricht, dann wird er groß. Aber du so richtig die gefühlsmäßige oder die körperliche Wahrnehmung hast du ja nicht. Ne? Also es ist zumindest sehr platt auf dem Bildschirm. Es ist nicht in der Dreidimensionalität, noch nicht. Aber es ist immer was dazwischen geschaltet. Ne? Also du spürst, also ich sehe dich jetzt und ich sehe, kann in deine Augen schauen und kann mit dir reden. Es ist was anderes, als wenn ich in den Bildschirm schaue. Ja, also die Unmittelbarkeit zwischen uns beiden ist hergestellt. Mhm. Ja. Mhm. Die Unmittelbarkeit oder die Verwirrung durch Medien wie eben jetzt den Computer. War das vielleicht beim Telefon auch so? Na, ich weiß, dass ich als Kind immer am Anfang nicht gerne telefoniert habe und ich glaube, das machen alle Kinder nicht gern. Also mit Oma durchs Telefon reden, das ist irgendwie immer ein bisschen unangenehm gewesen. Vielleicht, traurig auch ein bisschen, weil sie nicht da ist. Ja, weil man sie nicht sehen konnte und man wollte das eigentlich nicht. Wieso muss ich dann jetzt mit jemandem reden, der nicht da ist? Ja, ich will ihn lieber sehen und so. Und umarmen und ja, die ja, Oma. Ja. Ja, also dieses, und dann gewöhnt man sich dran, ne? Also das ist so ein bisschen wie die jetzige Zeit, man gewöhnt sich dran, Zoom-Sitzungen zu halten. Und du hast es ja auch so schön erörtert, ne? Dass es auch eine Direktheit hat oder eine Konzentration, hast du davon gesagt. Eine Konzentration, mit jemandem auch zu sprechen. Also so eine Art Disziplin. Ne? Also die anderen müssen ruhig sein und derjenige, der spricht und die anderen quatschen nicht rein. Ne? Ja, das ist gewissermaßen die Pflicht, wenn man teilnimmt, weil das ist die Achtung davor, dass man den anderen ernst nimmt und wirklich dabei sein will und nicht nur, also ich finde es furchtbar, wenn ich merke, dass jemand hat sich eingeschaltet und tut so, als wäre er mit dabei, um dann auf irgendeine Liste mit eingetragen zu sein oder so. Ja, ich war da. Es ist genauso wie wie alles, was so ein bisschen unaufrichtig ist. Aber wieso? Man kann ja auch zuhören. Also man muss ja nicht sprechen oder mit sich beteiligen, um direkt jetzt zu sagen, okay, ich bin anwesend. Er ist anwesend zum Zuhören. Also es ist auch schon Dasein, ne? Aber es ist natürlich weniger Dasein, als wenn man im Raum da ist. Nein, es liegt ja auch nicht, das habe ich nicht so gemeint. Ich meine, wenn man jetzt ich mache sehr viel Lehre online, ja, also auch schon vor der Pandemie, also vor diesen Maßnahmen, ja, war das schon irgendwie in privaten Hochschulen teilweise Usus und da habe ich das schon gemacht und da gab es immer das Problem, dass man wirklich ermahnen muss, schaltet euch nicht einfach das Bild ein und stellt dann auf Pause, so dass keiner weiß, ist er da, ist er nicht da oder so, sondern da sein oder nicht, ja, so wie Präsenz. Also der erste Satz von mir ist immer, wir sind zwar nicht in einem Raum, also lasst es uns so präsent wie möglich gestalten, ja. Da würde ich jetzt mal switchen zur Räumlichkeit, ne? Also wir sind jetzt dicht da und es gibt eine Sache, die nonverbal ist, also Gestiken. Wir hatten ganz viel über Gestiken gesprochen des Körpers und ich mache jetzt auch ganz schön viele Gestiken mit der Hand, die man nicht sieht. Keiner. Ich rede gern mit den Händen. Und es gibt also was Unausgesprochenes im Raum und wenn einer direkt da ist, dann kann man das auch spüren, ohne dass er was sagt. Ne? Also er dreht sich um oder runzelt die Stirn und merkt man, eine Haltung im wahrsten Sinne des Wortes. Also er nimmt sich sozusagen vielleicht körperlich raus, indem er die Arme verschränkt. Es gibt ja so typische Gesten, die ja schon x-mal irgendwie analysiert worden sind. Ich verschränke die Arme eigentlich immer und meine das Gegenteil. Ja, das Schöne an dem Video, was wir hatten, wir haben da ganz bewusst eben auf solche Gesten geachtet, aber es hat ja auch verbal ganz gut funktioniert. Ne? Also weil wir auch anders im Fluss waren. Also wir sind, wenn wir uns gegenüber sitzen, ist es wirklich was anderes. Also jetzt gehe ich mal wieder zurück auf die Zoom-Sitzung. Die sozusagen nicht dieses Nonverbale so aufnehmen kann. Also es ist immer eine unglaubliche Konzentration. Wir hatten auch darüber gesprochen, dass es sehr anstrengend ist, weil man ja immer auf diesen Bildschirm fixiert ist. Also sonst, ich könnte mich ja jetzt, ich mache das jetzt mal, ich drehe mich jetzt von Constanze weg. Spüre sie natürlich in meinem Rücken. Ja, aber ist es ein Problem, dass die Zuhörer das nicht mitkriegen? Eigentlich nicht, weil die Intensität kommt ja durch unsere Intensität, die wir wiederum in unserer Rede bringen. Ja, das ist Radio. Ja, so. Genau, das ist eigentlich der Punkt und das finde ich wirklich sehr spannend. Wie ist der rote Faden des Denkens? Und der rote Faden des Denkens zum Beispiel, wenn wir jetzt diese Aufzeichnung gehört haben von uns, ne, das ist, denken wir in dem Moment das Gleiche, weil wir die Aufzeichnung hören oder haben wir nicht schon wieder eine neue Übersetzung, eine Fortführung von dem Gedanken? Ich hoffe eine Fortführung, sonst wäre es ein bisschen stagnierend. Man kann das natürlich immer optimieren, aber, also man sollte trotzdem nicht aufgeben, aber ich denke, die Frage ist vielleicht auch noch zusätzlich, inwieweit ist dieses Denken wirklich abhängig davon, dass man den Anspruch hat, wirklich echt verstanden zu werden. Man könnte auch sagen, verstehen ist das Missverständnis, verstanden zu haben. Verstehen ist das Missverständnis, verstanden zu haben. Ja, na klar, weil es ständig immer wieder sich neu erneuert oder verändert. Also, wenn ich sage, ich habe Kopfschmerzen oder mein Zeh juckt, ja, also dann denkst du dir vielleicht, wenn du mich magst, ja, und überhaupt bereit bist, dich da rein irgendwie zu versetzen, sagst du, oh ja, du, ja, furchtbar, ja, weil du daran denkst, wie das bei dir mal war und dich an dich erinnerst. So, was anderes kann man nicht wissen in der Position. Du weißt nichts von meinem Schmerz, umgekehrt ich natürlich auch nicht von deinem, aber es ist eine Art Empathie, die uns als identisches Empfinden irgendwie was vorgaukelt. Okay, dann radikalisiere ich das mal. Also gut, Empathie, um vielleicht ein Gespräch voranzubringen. Also ich muss es erstmal aufnehmen, ich versuche mich hineinzuversetzen, aber ist es nicht auch, also wie ist das mit dem Streit? Ist der Streit auch eine empathische Form des Gespräches? Eigentlich ja, ne? Weil man führt es fort, ne? Man geht in Beziehung damit. Also ich glaube, ein echter Streit, also würde ich fast, ja, würde ich gleichsetzen mit der Rede Nietzsches, der immer nach einem ebenbürtigen Feind gesucht hat. Er hat gesagt, ein ebenbürtiger Feind ist mir so viel wert wie ein ebenbürtiger Freund, weil er in diesem Sinne auch kritisch, nämlich mitgedacht hat, wie es mir geht. Er könnte gar nicht auf meiner Ebene argumentieren oder mich widerlegen. Es würde mich gar nicht angehen, wenn er sich nicht mit mir beschäftigt hätte. Mhm. Ja? Und so nah wie möglich das verstanden hätte. Wobei Nietzsche ja manchmal auch total fern war, ne? Also er war ja ein Mensch, der sich unglaublich rausgenommen hat aus dieser sehr realistischen Welt fast, also um seine Denkräume, seine Freiräume zu erarbeiten. Also wir hatten das ja mal ganz kurz auch gehabt, so braucht man einen medialen freien Raum, um ganz, ich sag's jetzt mal, clean denken zu können, ne? Gibt es das überhaupt? Nein, ich glaube, das sind beide so Extreme. Ja? Mhm. Also einmal dieses Mittendrin-Sein die ganze Zeit, das macht es eigentlich unmöglich, um da irgendwie was zu beurteilen oder drauf zu gucken. Also irgendwie, also dieses Kritikmoment heißt ja eigentlich nicht mal irgendwas negativ machen, sondern irgendwas beobachten. Mhm. Ja? Etwas über etwas sagen heißt, man nimmt sich schon raus aus diesem Etwas, aus diesem Geschehen, um was darüber sagen zu können. Und Nietzsche hat sich halt extrem rausgenommen mit seiner ganzen Geschichte des Zarathustra, der auf den Berg geht und dort alleine ist 10 Jahre und dann eine Erkenntnis hat. Aber er beschäftigt sich immer mit diesem Mittendrin. Er beschäftigt sich damit als so ein objektives Auge oder so. Also er ist kein Menschenverachter, sondern eigentlich er liebt sie und will wissen, wie kommt man weiter. Jetzt habe ich vielleicht was ganz Aktuelles. Ne? Also durch das Gespräch ist mir jetzt klar geworden, das Individuum und die Gesellschaft. Ne? Also wir haben Denkprozesse, die da sind, wenn wir alleine sind und in Bewegung gehen des Denkens. Und wir haben Denkprozesse vielleicht, wenn ich jetzt dir gegenüberstehe, also in Gemeinschaft zu denken. Und die Prozesse sind ja sehr unterschiedlich. Alleine zu denken heißt, analytisch auf das folgen zu lassen, was man in eigenen Gedanken zu hat. Oder vielleicht kurz mal von der Landschaft abgelenkt zu werden, wenn man da langläuft alleine. Aber in Gemeinschaft zu denken heißt ja, angeregt oder gestört oder durch einen Streit, wie auch immer, durch den anderen, in andere Denkprozesse zu kommen. Das heißt, also du sagtest von Empathie, ne? Also ich nehme empathisch das auf, was du sagst, weil ich will ja mit dir ins Gespräch kommen. Ich will nicht alleine meinen Gedankengang fortsetzen, sondern ich möchte gerne mit dem anderen den Gedankengang fortsetzen, also wie ein kreativer Prozess zu zweit. Mhm. Es gibt aber auch den kreativen Prozess alleine, ne? Das gibt es in der Kunst ja, auch. Ich würde sagen, du hast das gerade ganz genau so gesagt, also du willst ihn nicht alleine fortsetzen. Das heißt, er war erstmal für dich und aber um weiterzukommen, also ich würde jetzt nicht pauschal sagen, um überhaupt weiterzukommen, sondern aber um miteinander sein zu können, geht es weiter. Aber ich glaube, die Grundlage ist schon auch, dass man allein einen Impuls hat. Für mich ist es manchmal so, dass ich einen Impuls auch von außen kriege und dann, also es kann auch andersrum sein, ich kann den Impuls von außen kriegen und dann alleine den fortsetzen, brauche aber auch diese Phase des alleinigen Denkens, um mich selbst zu spüren, was ich denke. Und dann brauche ich aber auch die Phase der Auseinandersetzung, um mich zu spiegeln, dass das, was ich denke, zumindest bei uns zu zweit, funktioniert oder nicht funktioniert oder ob eine Spiegelung kommt oder ein Gegenpol oder so. Ne? Also durch den Gegenpol oder durch das andere Gegenüber kann ich mich erstmal selbst kennenlernen in meinem eigenen Denkprozess und komme weiter. Lerne einfach dadurch. Also es ist ein Lernprozess. Ja, ist es auf jeden Fall. Und du sagst gerade dieses andere Gegenüber. Ich weiß nicht, ob du das so bewusst mit Absicht gesagt hast, aber das ist sehr schön, weil ich bin mir auch selbst zunächst gegenüber. Nämlich in der nicht unbedingt rationalen Reflexion, aber in der Wahrnehmung dessen, was mir an mir selbst passt und nicht passt. Also wo ich spüre, sozusagen empraktisch, also im Vollzug spüre, dass etwas funktioniert und dass ich Ja dazu sagen kann, bis ich an so eine Art Krise, Punkt komme, wo ich nicht weiterkomme und dann mich weiter an die weitere Umwelt wende, aber auch nicht wieder so bewusst, sondern praktisch, man tut es einfach. Also man wird offener in der Krise, sag ich mal, ja, weil man alleine nicht mehr weitergeht oder kann. Ich hatte heute einen Einzelunterricht mit einer Schülerin und Malerei. Malerei und ich habe jetzt auch ganz viele sonst wirklich Zoom-Sitzungen versucht, das alles irgendwie hinzukriegen, ist egal. Und da sie hatte gefragt, um das Beginnen eines Bildes. Ne? Das war jetzt per Zoom? Nee, das war direkt, also eine Einzelsache direkt, also direkt bei ihr. Und sie sagte, wie kann man beginnen, wie kann man ein Bild beginnen? Mhm. Dann sage ich, ja, das hängt eigentlich immer auch von, also zum Empraktischen, ne? Also es hängt auch von dir selbst ab. Also ich kann, also sie dachte so wie beim Autofahren, erster Gang rein, zweiter Gang und so weiter und so weiter und dann fährt das Ding los. Nee, es hat immer was mit einer Vorgeschichte zu tun. Also was habe ich für eine persönliche Vorgeschichte, damit ich mein Bild beginnen kann? Also der eine, der macht das sehr spontan, in Bewegung, im Empraxis und hat den Denkprozess vielleicht schon vorher gehabt und arbeitet in dem Moment und der andere muss es ganz analytisch aufbauen. Ja. Ne? Und da, das ist super, was du das sagst. Und zwar, es gibt so eine Unterscheidung zwischen Beginn und Anfang. Dieses Anfangen beginnt im Einzelnen. Also wenn du mich fragst oder wenn eine Schülerin oder ein Schüler mich fragen würde, wo ist der Beginn, dann würde ich sagen, wenn du anfängst, da ist der Beginn. Mhm. Also das ist das ist ein Vorspiel, was nur du erlebst, ja, und das dich irgendwann überwinden lässt und Konkretion, der erste Gang wird eingelegt, so, ja, und das kann dir keiner abnehmen. Das ist der Beginn, selbstbestimmt frei zu leben. Ja. Wow, da würde ich jetzt das erstmal das so als Schlusssatz fast lassen und würde nochmal darauf hinweisen. Wir haben nämlich jetzt nur noch ganz wenige Minuten. Mach nur. ja, in 4 Wochen gibt es die nächste Sendung, Radiosendung mit uns hier wieder, Praxis und Philosophie. Und wir sind am Erörtern des Themas und ich möchte jetzt noch ein bisschen Werbung und eigener Sache machen. Es gibt eine Ausstellung in der Artkapelle Schgeuditz mit 10 Frauen möchte ich sein. Das sind wirklich 10 Frauen, die dort ausstellen. Man kann einzeln die Galerie sozusagen besuchen. Ansonsten ist es ein bisschen schwierig wegen Corona. Ja, und am Sonntag gibt es 20 Uhr nochmal eine Sendung mit mir, Kunst, Mathematik und Philosophie. Sonntag 20 Uhr bis 22 Uhr. Ja, da geht es um das Verhältnis zwischen Mathematik, Philosophie und Kunst. So, möchtest du noch was sagen, Konstanze? Zu dem Thema, was wir eben gerade im Thema Freiheit und auch selbstbestimmte Freiheit, wo wir hineingekommen sind, möchte ich kurz auf die Leipziger Zeitung aufmerksam machen und die Kolumne Culturetopia, und zwar Jeden Tag Freiheit. Da wird das noch ein bisschen näher erläutert. So, und damit wir noch die letzten Frequenzen der letzten Musik haben mit Maser Maser und Buddy.